Person B. Ich lasse lieber alles auf mich zukommen und entscheide dann in der Situation, was das Richtige ist. Zu viele Pläne sind nichts für mich. Da gibt es ja keinen Raum mehr für Überraschungen. Außerdem braucht man für vieles auch ein bisschen Glück. Da kann man noch so viel planen. Manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Auf einer Party neulich habe ich zum Beispiel jemanden kennengelernt, der mir einen sehr interessanten Job angeboten hat. So etwas kann man ja nicht planen.